Fänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aus Zweifel zu verstehen. Drum kann ich froh lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzendweis für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wählen mein. Wenn alle Mädchen wählen mein, so tauschte ich nach Zucker ein. Die Mädchen ihr am liebsten wär, der gäb ich gleich den Zucker her. Küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein.